Diese Frage steht ja so ein bisschen gegen die Aussage der Bundeskanzlerin in der Parlamentsdebatte nach dem Karlsruher Urteil, die gesagt hat, wir haben einen guten Job gemacht. Ja, es mag sein. Also erstens wundert es mich nicht, dass ich was schreibe, was im Gegensatz zu dem steht, was die Kanzlerin dazu hält. Mich auch nicht. Gut. Und das mit dem guten Job ist natürlich ein Problem. Kurzfristig ist es bestimmt richtig. Kurzfristig profitiert jedenfalls die sogenannte Volkswirtschaft Deutschlands von dem, was die Hartz-Reformen und anderes, also die Agenda 2010 von Schröder, was die angestellt haben. Nur langfristig scheint ihnen das auf die Füße zu fallen. Das heißt, sie sind jetzt oben auf und sehen, wie ganz Europa, das sie so bravourös geführt haben, all die Zeit, sich langsam gegen Berlin erhebt. Man würde sich nicht wundern, dass wenn bei nächster Gelegenheit einer oder der andere der Regierungschefs aus der Eurozone Deutschland auffordern würde, aus dem Euro auszutreten. Der Hass auf Deutschland, ich hatte das, glaube ich, schon mal in der Kolumne zuvor erzählt, ist immens geworden in Europa. Und jeder Erfolg dieser Art, den sie hier gefeiert haben, als sie die ganzen Konkurrenten mit Lohndumping in den Ruin getrieben haben, der Erfolg, der hat auch seinen Preis. Und was passiert, wenn die alle keine deutschen Waren mehr importieren können, weil kein Geld mehr da ist? Was dann? Schon heute ist es ja so, dass die ganzen Zahlungen, die wir so furchtbar ausgenommenen Deutschen leisten, ja nichts anderes sind als Subventionierungen der deutschen Banken und der deutschen Industrie, damit die ihre Geschäfte auch in Südeuropa weiter betreiben können. Von den, ich weiß nicht, beschlossenen nächsten 10 Milliarden für Griechenland kriegen die Griechen ja keinen Cent zu sehen. Das geht alles auf die Konten der Commerzbank, der Deutschen Bank und anderer Finanzinstitute, deutschen Finanzinstitute. Nun gut. Okay. Ich könnte, wenn die Zeit dafür reicht, auch noch fragen, Hermann, reicht die Zeit? Ja, das kommt drauf an, was du fragst. Wie sich das mit dem Öl verhält im Kontext des Irakkrieges, 10 Jahre fast später jetzt. Ja, es ist ja offenkundig doch so, dass in der deutschen Friedensbewegung die Tatsache, dass es im Irak Öl gibt, damals eine überproportionale Rolle gespielt hat. Das heißt, es wurde alles aus dem Faktor Öl oder wie Henry Kissinger als Außenminister noch gesagt hat über das Öl, das im Nahen Osten gefördert wird, unser Öl, dass darum Kriege geführt werden. Das ist ein bisschen verkürzt. Im Resultat hat es ja doch dann eine größere Rolle gespielt. Ich meine, wenn heute, wie ich da geschrieben habe, der Irak der zweitgrößte Ölproduzent ist, noch vor dem Iran in der Region. Und diese Ölförderung und der Ölverkauf fest in den Händen westlicher Konzerne liegt, dann darf man doch ein gewisses Interesse an derer, die das fördern und verkaufen, daran dass das möglich wurde, dass sie es verkaufen, fördern und verkaufen können, unterstellen. Ja. Kennst du die Äußerung, die Sharon zugeschrieben wird zum Irakkrieg, der davor gewarnt haben soll, auf Hagalil war das zu lesen, den amerikanischen Präsidenten gewarnt haben soll vor diesem Irakkrieg und gesehen hat, dass daraus terroristische Organisationen vervielfacht, multipliziert hervorgehen würden? Ich kenne das nicht, aber es ist ein interessanter Hinweis und es bestärkt mich in meiner Hochachtung vor dem politischen Denkvermögen von Ariel Sharon. Mir ging es auch so, sage ich an dieser Stelle mal. Und es ist seltsam, dass man so gar nichts hört. Lebt er noch? Er lebt mit seinem Schlaganfall, ja. Ja, ist er ich weiß es nicht, ich frage dich wirklich. Aber er ist nicht bei Bewusstsein, sagt er im Recht. Ja. Aber er lebt noch. Ja. Das war der härteste Schlag für die israelische Politik, diese Erkrankung. Ja. Da hat sich kein Nachfolger gefunden. Es gibt eine Nachfolgerin, die in den Startlöchern steht, nach meinem Dafürhalten. Ja, Frau Lipp? Ich wollte das nur so weit gesagt haben. Weil ich also Charlotte Knobloch ist es nicht. Nein. Ist zu gut für so eine Welt. Naja, die Menschen dort, ich habe bei der letzten Wahl für mich so die Schlussfolgerung gezogen und so im Freundeskreis auch gesagt, dass es zwei Politikansätze gibt für die israelische Politik. Die eine, die das Wissen verinnerlicht hat, dass die Juden diejenigen sind auf der ganzen Welt, die die Ersten sind, die für die Vernichtung preisgegeben, freigegeben werden. Und das ist dann in der Politik des amtierenden Ministerpräsidenten, findet das seinen Niederschlag. Diese Option hat die letzte Wahl in Israel gewonnen. Dieser unbedingte Verteidigungswille und dieser unbedingte Wille der Welt zu zeigen, dass Juden nie wieder sich dieser Situation aussetzen, wie es im deutschen Nationalsozialismus der Fall gewesen ist, dass sie sich heute wissen zu wehren. Und das ist die Politik Israels. Und es gab die Alternative Zipi Livni, die für mein Dafürhalten immer in den Vordergrund stellt, an das Gute im Menschen zu glauben, in dem Wissen, was den Juden droht. So naiv habe ich das mal formuliert bei der letzten Wahl in Israel. Und Sharon stand für mich? Für beides. Und ja, für eine große Intelligenz. Ja, und eben mit einem weiteren Gesichtskreis als Bibi Netanyahu. Das heißt, ganz ausschließen kann ich natürlich nicht, dass Netanyahu, denn so eine Politik kann man nur betreiben, wenn man sie nicht beim Namen nennt, auch weiß, dass am Ende sich ein wirklicher Frieden dort in der Region, das heißt ein wirklicher, jedenfalls ein einigermaßen erträglicher Frieden dort in der Region nur herzustellen ist, wenn sich die Mehrheit der Israelis mit der Hamas auf was einigt. Weil wenn jede Regelung, die ohne diese Fundamentalisten getroffen wird, wird einfach keine Akzeptanz finden. Und dann kann man Krieg führen, muss man Krieg führen, leider, bis auf immer. Man müsste, und das war Sharons Absicht, man müsste die Hamas so in die Enge treiben, dass sie schließlich nicht gänzlich kapituliert, aber ihr Hauptziel aufgibt. Israel zu beseitigen für erträgliche Lebensbedingungen in der Region, auch für die Palästinenser. Und die sind ja nicht wirklich erträglich. Das muss man zugeben. Das sagt sogar der Herr Bruder. Du hast ja vermutlich das Buch von Jasof Lozovic gelesen, Israels Existenzkampf. Und wir haben hier ein zweistündiges Gespräch geführt mit Jasof Lozovic, welches auch auf freie-radios.net immer noch nachzuhören ist. Israels Kriege, Israels Existenzkampf. Und darin hat er ja auch diese Position tief begründet. Das ist am Ende eine Vereinbarung geben muss, mit der beide Seiten leben können, an die er aber zu überschaubaren Zeiträumen aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte nicht glaubt. Vielleicht war das schon ein Resultat dessen, was ich, als er hier bei mir in der Wohnung saß, 2 Stunden lang an ihn hingeredet habe. Okay, ja, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass das aus... Nie darf ich auch mal einen Erfolg haben. Oh doch, Hermann. Aber wir haben Jasof Lozovic kennengelernt als ein zutiefst von Erkenntnis und eben auch von Brüchen in seinem politischen Leben gezeichneten und ausstrahlenden Menschen. Einen großen Denker. Warne nur vor dem Wort zutiefst. Das ist das Lieblingswort unserer Bundeskanzlerin. Ach Gott. In 3 Sätzen kommt es 2-mal vor. Na gut, bei mir ja nicht so. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Ja, bei mir ja nicht so oft. Dass dieses eine zutiefst gerechte Regelung ist. Hier, es gibt noch eine 3. Frage und da frage ich nicht, ob ich die noch fragen kann, weil du hast auch die 200 Leopard-Panzer erwähnt. Und ich weiß gar nicht, ob das so vielen Menschen klar ist, wofür die dienen. Nämlich an der Seite, wie du sagst, der Dschihadisten und Dschihadistinnen. Ob in Syrien, jedenfalls in der Region, zum Einsatz zu kommen. Also ich glaube, sie werden zunächst zum Einsatz kommen, um die... sag mal, es gibt ja in all diesen Ländern, dieser arabische Frühling hat ja immer auch neben der hauptsächlich Reaktionären eine kleine zivilisatorisch progressive Fraktion. Und um die niederzuhalten, in Bahrain, in Katar selbst, in der ganzen Region, dazu dienen solche Waffen. Dazu braucht man Panzer. Das letzte Mal bei den Aufständischen in Bahrain, da musste dann Katar mit den Panzern rüberkommen, weil die hatten keine. Vielleicht haben sie dabei gemerkt, dass sie noch ein paar mehr brauchen. Also das ist eine der Panzer ist in der aktuellen Situation das klassische Bürgerkriegsinstrument. Es ist eigentlich kein Kriegführungsinstrument mehr, weil es so intelligente, wenn du eine richtige Armee auf der Gegenseite hast, gibt es so intelligente in Anführungszeichen natürlich, intelligente Panzerabwehrwaffen, die billig sind und vernichtend, dass du also im Kampf gegen eine Armee kannst du Panzer nicht mehr brauchen. Aber im Kampf gegen eine Bürgerkriegspartei ist es ein perfektes Instrument. Wenn ein Panzer, stell dir vor, im Schanzenviertel auffährt, dann ist es mit dem Farbbeutelwerfen ist es zu Ende. Oder der Staatsanwalt sagt dann, dass die dafür gebaut sind, dass sie auch mit Flaschen beworfen werden dürfen. Ah ja, gut. Ja. Okay, Hermann, vielen Dank. So far to this. Die nächste Kolumne wird bereits gedruckt. Ah ja, das Heft ist in Arbeit sozusagen. Das, nee, das ist zu. Ja. Aber Arbeit heißt ja auch der abschließende Produktionsprozess. Ach so, du meinst, in der Druckerei wird ja auch noch gearbeitet, richtig? Davon gehe ich aus, natürlich die Handarbeit gerne als Intellektueller. Dazu werde ich jetzt gar nichts mehr sagen. Das ist mir völlig klar. Okay, einen schönen Nachmittag. Hermann, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, ja? Jo.